Also nun, was wollen Sie denn wissen eigentlich? Ich wollte eigentlich, bin ich ganz neugierig, was Ihr Leben betrifft. Sie haben gesagt, Sie sind geflohen. Also für die heutige Zeit oder von die frühere Zeit? Nein, von früher. Von ganz früher? Ja. Denn die neue Zeit kennen Sie ja schon. Ja, ein bisschen zumindest. Nicht alles. Aber ich habe viel gelernt. Denn wir haben ja auch noch Probleme in dieser Zeit. Ja, ich weiß. Hier war nichts gewesen. Ja. Nichts, war nur flach gewesen. Damals, wie ich hergekommen war, ich noch präsent gewesen von Sinti in Frankreich und Deutschland. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind aus Saarbrücken und Sie sind dann hierher geflohen. Ach so, das wollen Sie wissen. Genau. Ja, vom Anfang an. Genau. Sperrzonen. Sinti und Roma in Frankreich. Ein Feature von Ruth Jung. En France, on a interné des gens qui n'étaient pas de bons Français, puisqu'ils étaient nomades, puisqu'ils n'étaient pas comme les autres, cette population qu'on a toujours refusée, qu'on a toujours mis en marge. In Frankreich hat man Leute, die man nicht für gute Franzosen hielt, eingesperrt. Sie wurden eingesperrt, weil sie Nomaden waren, weil sie nicht so waren wie die anderen. Diese Bevölkerung, die immer abgelehnt und an den Rand gedrängt wurde, sperrte man hinter Stacheldraht. Und für die Franzosen, die guten Franzosen, war es nie schockierend, dass Leute eingesperrt worden sind, die nun mal keine guten Franzosen waren. Die ging man sich anschauen hinterm Stacheldraht. Solange sie dort waren, konnten sie uns nicht die Hühner wegstehlen. Ausgetretene, rutschige Treppenstufen führen hinab ins Dunkle. Es kostet Überwindung, hinunterzusteigen in ein feuchtkaltes Erdloch, das an ein mittelalterliches Verlies erinnert. Es diente als Gefängnis und gehörte zum Konzentrationslager Montreuil-Belley im Departement Maine-et-Loire. Hier unten befinden wir uns im Gefängnis. Ursprünglich war es die Unterkellerung eines Bauernhofs, der 1908 abgebrannt war. Es ist der einzige Ort des Lagers, der so erhalten geblieben ist, wie er war. Hinter den Treppen unten eine schwere Holztür mit Querbalken, um das Gewölbe zu verriegeln. Und warum ein Gefängnis, wo das jedoch schon ein Konzentrationslager war? Weil es in Konzentrationslagern immer welche gab, die Dummheiten machten. Frauen zum Beispiel, die Stoffteile aus den Lagerdecken herausrissen, um daraus Fußlappen zu machen. Das muss man sich mal vorstellen. Was für eine Schande. Für Kinder, die barfuß waren, damit die im Winter nicht erfrieren, ihnen aus den Decken Socken zu schneiden. Ein Skandal. Oder Frauen, die Lebensmittel stahlen für ihre Kinder. Die kamen ins Gefängnis. Jacques Sigaud lebt seit Jahrzehnten in Montreuil-Belley. Durch Zufall entdeckte der pensionierte Grundschullehrer bei einem Spaziergang Anfang der 1980er Jahre die Überreste eines Konzentrationslagers. Dass es in seinem Städtchen ein solches Lager gegeben hat, davon hatte ihm nie jemand etwas erzählt. Seitdem kämpft der energische 72-Jährige dafür, dass das größte französische Konzentrationslager für sogenannte Zigan, Zigeuner, als Gedenkstätte erhalten bleibt. Über dem Gewölbe lagen Bohlen. Ehemalige Inhaftierte berichteten mir, dass die Wachhunde darauf gepisst hätten und die Gefangenen tagelang in der Hundepisse und Scheiße leben mussten, die von oben durchsickerte. Das wusste ich nicht. Sie haben mir Zeichnungen angefertigt, worauf man das erkennt. Und dort sehen Sie ein Fensterloch. Es war so vergittert, dass auch Kinder, die im Gefängnis waren, nicht entkommen konnten. Dieser Ort ist erhalten. Wir sind darum bemüht, ihn zu bewahren und möchten ein Dach darüber anbringen lassen, weil die Kühe sonst alles zertrampeln. Jacques Sigaud machte sich auf Spurensuche, suchte Zeitzeugen und arbeitete sich durch die Archive. Er machte sich einen Namen als engagierter Lokalhistoriker. Auf Initiative von Romani Rose, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Sinti und Roma in Deutschland, wurde er sogar von einem Kölner Gericht als Experte in einem Verfahren um sogenannte Wiedergutmachung gehört. Im Rathaus von Montreuil-Belley schätze man seine Arbeit nicht besonders, bedauert Jacques. Das hübsche kleine Städtchen fürchte um seinen Ruf. Auf der Route Nationale von Montreuil-Belley nach Loudun donnern die Laster im Sekundentakt vorbei. Staatspräsident Mitterrand habe in den 1980er Jahren die Kommune verpflichtet, die Überreste des Lagers als historischen Ort einzustufen, erzählt mir Jacques. Was aber nicht dazu geführt habe, dass man sich sonderlich um dessen Erhaltung bemüht hätte. Das Gelände war im Oktober 2012 von dem Bauern gekauft worden, der schon einen Vertrag mit der Kommune hatte. Er hatte das Land gepachtet. Und nun lässt er hier seine Kühe weiden. Die trampeln allmählich die Ruinen nieder. Offiziell heißt es, die Kommune müsse dem Bauern ein Terrain zum Tausch anbieten. Aber das versprechen sie schon lange. Wenn es soweit ist, sagen wir ihnen Bescheid. Außerdem hätten sie hier ein Mahnmal errichten müssen. Aber darauf warten wir immer noch. Je peux pas dire que je sois très engagé. C'est Jacques qui m'a entraîné, mais j'étais prêt moi aussi, on va regarder les choses telles qu'elles sont. Dass ich sehr engagiert bin, würde ich nicht sagen. Es war Jacques, der mich mitgezogen hat. Aber ich war auch bereit dazu. Man sollte den Dingen ins Auge sehen, erfahren, was geschehen war. Das hat mit meiner Erziehung zu tun und dem Respekt vor den Älteren, die verstorben sind. Jean Richard, genannt Jean-Jean, hatte mich zum Mittagessen eingeladen. Jean-Jean ist Manouche, französischer Zigeuner und 70 Jahre alt. Ich hatte ihn viel jünger geschätzt. Wir sitzen am großen Esstisch in seinem behaglichen alten Haus in einem Dorf im Anjou, etwa 50 Kilometer von Saumur entfernt. Darüber sprach man nicht. Nie. Und ich hätte auch gar nicht gewusst, wozu das gut sein soll. Ich selbst, ich wusste es und meine Kinder auch. Und dann eines Tages kam Jacques. Mit seiner Hartnäckigkeit hat er sich der Sache angenommen. 30 Jahre ist das jetzt her. Und mit der Zeit zeigt sich, dass er recht hatte. Er hatte recht, was mich angeht. Er hatte recht, dass man das wissen und alle mit der Nase drauf stoßen muss. Nicht aus Rache, einfach weil es die Geschichte ist. Das ist eben so, die muss man annehmen. Richtig, wir haben diesen Kult. Die Toten muss man ehren. Ja, das muss man. Ich habe ihre Fotos bei mir. Man muss ihr Andenken wahren. Sie selbst wollten nicht darüber sprechen. Aber ich denke mir manchmal, dass sie, wenn sie von da oben auf mich schauen, sich sagen müssten, nur zu, gut so. Jean-Jean ist schon lange sesshaft. Seine Eltern waren noch mit einem kleinen Wanderzirkus und einem Wanderkino unterwegs gewesen. Die Mutter, sie stammte aus Guernica in Spanien, war Ende der 1930er Jahre vor dem Franco-Regime geflohen. Jean-Jean war Maurer, hat auf vielen Baustellen der Welt gearbeitet. Jetzt lebt er im Ruhestand. Es gibt noch immer Vorurteile. Ich habe viele Freunde, die mich mögen. Aber niemals hätten sie gewollt, dass ich ihre Schwester heirate. Das habe ich übrigens genauso erlebt. Jetzt lebe ich allein, aber ich hatte viele Probleme. Ich kannte zwei Frauen, die mit mir hier zusammen gelebt haben. Eine treffe ich noch hin und wieder. Aber nie, niemals haben ihre Eltern den Manouche akzeptiert. Nicht ein Glas Wasser habe ich von ihnen bekommen. Jean-Jean und Jacques Sigaud sind alte Freunde. Kennengelernt haben sie sich, als Jacques nach Zeitzeugen für sein Buchprojekt suchte. Der Barbelais qui découvre l'histoire. Montreuil-Bellay, 1940 bis 1946. Auf Deutsch etwa Hinter Stacheldraht die Geschichte. Das Buch mit einem Vorwort von Alfred Grosser ist eine Pionierarbeit. Es erschien 1994. Auf dem Titel der Neuauflage 2011 ist ein Foto abgebildet, das Jacques von einem Hinterbliebenen zugeschickt worden war. Meine Großeltern und ihre Kinder. Meine Mutter also. Es ist die Familie Winterstein. Sie wurden festgenommen, als sie sich in Blaye an der Gironde aufhielten. Ich schicke Ihnen ein Foto. Darauf ist meine Mutter, ihre beiden Brüder und eine Schwester zu sehen. Sie waren 10, 8, 5 und 2 Jahre alt. Ich weiß, dass meine Eltern ein Baby in diesem Lager verloren haben. À Montreuil-Bellay, il y avait un camp français. C'était la promenade du dimanche. Das Lager in Montreuil-Bellay, ein französisches Lager, das war der Sonntagsspaziergang. Le dimanche, les gens, les bals étaient interdits, les fêtes étaient interdites, donc on ne savait pas quoi faire pendant la guerre. Le dimanche, on allait se promener pour voir les gens derrière les barbelés électrifiés et les miradors. Während des Krieges waren sonntags Bälle und Feste verboten. Die Leute wussten nichts mit sich anzufangen, und so spazierte man eben zum Lager, um die Menschen zu betrachten, die dort hinter elektrischem Stacheldraht mit Wachtürmen eingesperrt waren. Donc les gens étaient au courant de ce qui se passait. Die Leute waren also auf dem Laufenden, was sich da abspielte. Eine private Aufnahme von einem solchen Sonntagsausflug zeigt Madame fein gekleidet, der halbwüchsige Sohn daneben in kurzen Hosen mit Baskenmütze. Munter lachend posieren sie vor dem Stacheldraht. Zu ihren Füßen das Hündchen. Auf einem kleinen Tisch hat Jean-Jean seinen Laptop aufgebaut. Er zeigt mir eine Aufnahme des im Oktober 2012 in Berlin eingeweihten Mahnmals zur Erinnerung an den Genozid an Sinti und Roma. On en parle, mais c'est assez difficile, mais je reviens en dire encore grâce à ça, grâce à Jean, mais on en parle plus facilement. Wir sprechen jetzt darüber, wenn es auch schwer ist. Und überhaupt, ich sag's nochmal, es ist Jacques zu verdanken, dass es geht. C'est la rigueur, les archives, ça sert à tout le monde. Alle Dokumente, die ich finden konnte, habe ich aufbewahrt. Sie sind der Beweis. Das sage ich auch immer zu Jacques. Gegen die Archive, da kann keiner was sagen. Davon können sich alle überzeugen. Il y a eu un mémorial à Berlin sur les victimes ziganes de la Seconde Guerre mondiale. 2012 wurde das Mahnmal für die im Zweiten Weltkrieg ermordeten Zigeuner in Berlin eingeweiht. Dort gibt es einen Stein, auf dem ist der Name Montreuil-Bellay eingraviert. Montreuil-Bellay steht für eines der vielen Lager, in denen Frankreich seine Zigeuner zur Zeit des Krieges interniert hat. Das Dekret, mit dem ihre Internierung angeordnet wurde, datiert vom 6. April 1940. Das war also noch zur Zeit der Dritten Republik vor dem Einmarsch der Deutschen. Denn die Deutschen kamen im Mai, Juni 1940. Und dieses Lager sollte bis 1946 bestehen. Selbst nach der Liberation wurden die Zigeuner nicht befreit. Man hätte annehmen können, dass infolge der in den 1975er Jahren einsetzenden Recherchen über das Vichy-Regime auch das Schicksal der französischen Zigeuner nicht länger ignoriert wird. Doch dem ist nicht so. Der Historiker Emmanuel Fillol 2007 in einer Studie über die Internierung der Zigeuner in Frankreich. Gesicherte Zahlen über Deportation und Ermordung französischer Zigeuner gibt es nicht. Es gab etwa 30 sogenannte Zigeunerlager. Die meisten lagen in der deutsch besetzten Zone. In Montreuil-Bellay starben die Menschen an Hunger, Krankheiten und Kälte. Deportationen von dort fanden nicht statt. Ich bin sie zu sehen, um ihnen präzise Fragen zu stellen. Zusammen mit Jacques, der mich dazu gedrängt hatte, war ich auf meine Verwandten zugegangen, um ihnen präzise Fragen zu stellen. Sie taten sich schwer, wollten zuerst nicht. Lass doch diese Geschichte, hieß es. Warum willst du das wissen? Sag ihnen bloß nicht, wo wir wohnen. Können Sie sich das vorstellen? Sag ihnen nicht, wo wir wohnen, sonst kommen sie uns wiederholen, greifen uns wieder auf. So hieß das damals. Jean-Jean, sie werden uns wieder festnehmen und erneut in Lager stecken. Ils sont tous morts, la peur au ventre, que ça recommence. Ich beruhigte sie. Aber nein, heute nicht mehr, das ist vorbei. Gut, wir werden mit dir sprechen, aber du darfst ihnen nicht sagen, wo wir wohnen. Und heute sage ich mir, sie alle sind verstorben mit dieser Angst im Bauch, mit der Angst, dass das wieder losgehen könnte. Und ohne Vaterland, ortlos, zu dem wir geworden, sind wir einer Hölle zugeteilt, von Menschen für Menschen geschaffen. Adiam Tigno. Und schließlich, nach so vielen Jahren, ist es uns gelungen, eine Stele aufstellen zu lassen, die an das Martyrium der Opfer erinnert und das Lager als einen Ort des Gedenkens ausweist. Eingeweiht wurde sie 2010. Aber finanziert haben wir das selbst, weil keiner dafür aufkommen wollte. Das waren doch Zigeuner, Leute, die man nicht mag. Denen würden wir nicht auch noch eine Stele bezahlen. Aber wir haben nicht locker gelassen. Und ich hatte das Glück, betroffene Familien und sogar ehemalige Internierte zu treffen, die mir ihre Geschichte erzählten. Wir gründeten einen Verein. Das Lager wurde eingestuft als Ort von historischer Bedeutung. Und das ist wirklich enorm wichtig, denn auch wenn die Kommune, wenn gewisse Leute seit Jahrzehnten versuchen, die Spuren zum Verschwinden zu bringen, so sind sie nun immerhin offiziell geschützt. Wir wünschen, dass die Internierung unserer Bevölkerung auf nationalem Boden von 1939 bis 1946 anerkannt und alle auf nationalem Territorium errichteten Lager als Gedenkstätten erfasst und gewürdigt werden. Wir wünschen, dass der Völkermord an unserem Volk, genannt Samudaripen, anerkannt wird. Dass die Verwicklungen der französischen Autoritäten jener Zeit in diesen Völkermord bekannt gemacht und Gegenstand nicht nur schulischer Aufklärung sind, sondern auch des offiziellen Gedenkens als integraler Bestandteil der Geschichte Frankreichs und Europas. Heißt es in Artikel 10 der Erklärung der französischen Sektion der Internationalen Romani-Union. Sie wurde der französischen Nationalversammlung im April 2009 vorgelegt. Et comme les Français, pour des raisons politiques liées au Vatican, luttent contre le mouvement des droits civils des Roms pour son émancipation, ils ont choisi les stratégies du Vatican qui consiste à ne pas reconnaître l'Union Romanie Internationale, ses combats, ses résolutions et ses demandes. Aus politischen Gründen, die mit der Haltung des Vatikans zusammenhängen, bekämpft man in Frankreich die Bürgerrechtsbewegung der Roma. Man folgt der Strategie des Vatikans, die da heißt, die 1981 gegründete Internationale Romani-Union und deren Kämpfe, Resolutionen und Forderungen nicht anzuerkennen. Claire Rosias ist Historikerin, eine reisende Entdeckerin, so stellt sie sich vor. Seit über 20 Jahren beschäftigt sie sich mit den Romvölkern. Samudaripen heißt ihre Studie, die erste in Frankreich, über den Genozid. Claire Rosias lebte mit Roma in Rumänien, Ungarn und Portugal. Die Feindschaft des Vatikans gegenüber den Zigeunern lasse sich erklären aus deren Zugehörigkeit zur Bewegung der Pfingstkirchen, wie I Lumière, sagt sie. Daher erklärt sich, dass es in Frankreich Spezialisten, sogenannte Ziganologen, gibt, die behaupten, das Wort Roma gebe es nicht. Stattdessen solle man Jean du Voyage, Umherziehende oder fahrendes Volk, sagen. Nun ist das aber eine administrative Zuschreibung und kein ethnografischer Begriff. Den haben sich die Behörden nach dem Zweiten Weltkrieg ausgedacht, um nicht länger den populistischen Ausdruck des Vichy-Regimes, Bohemian oder Zigeuner, zu verwenden. Also suchte man nach einem der Verwaltung genehmen, politisch korrekten Begriff. Nur Jean du Voyage. Was soll das sein? Die gibt es überhaupt nicht. Das ist nichts weiter als eine bürokratische Formel. Deswegen fordert die französische Sektion der Romani-Union in Artikel 1 ihrer Deklaration die Abschaffung der Bezeichnung fahrendes Volk. Les Roms sont des citoyens du pays où ils vivent. Ils sont Sinti allemands, citoyens 100% allemands. Ils sont gens du voyage, voyageurs français, 100% citoyens français, italiens, partout pareil. Die Roma sind Bürger des Landes, in dem sie leben. Sie sind deutsche Sinti. 100% deutsche Staatsbürger, sogenannte Jean du Voyage, 100% französische Staatsbürger, italienische Staatsbürger und so weiter. Nous avons un groupe européen. Es gibt eine europäische Roma-Gruppe, deren politische Wortführer gefordert hatten, dass man allgemein den Begriff Roma verwenden solle, weil diese Bezeichnung alle anderen Gruppen ungeachtet ihrer Vielfalt und Unterschiede in den europäischen Ländern mit einschließe. Une branche ayant suivi la même trajectoire d'immigration avant de se disperser à l'intérieur de l'Europe. Ein Zweig der im Mittelalter eingewanderten Zigeuner, die sich innerhalb Europas verstreuten, wurde Rom genannt, weil das auf Romanes Mensch, männlicher Mensch heißt. Und weil es tatsächlich so ist, dass die Roma als ethnografische Gruppe in ganz Europa in der Mehrheit sind. Später haben sie sich in zwei Gruppen geteilt, mit dem ethnografischen Zweig der Sinti, die sich in Frankreich Manouche nennen. In seinem umstrittenen Discours de Grenoble diffamierte der damalige Staatspräsident Nicolas Sarkozy im Juli 2010 pauschal Roma als Delinquenten. Er prangerte insbesondere die Lagerstätten rumänischer Roma als Orte der Rechtlosigkeit an. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit. Als ich den Innenminister aufforderte, diesen wild wuchernden Lagerstätten der Roma ein Ende zu machen, geschah dies in der Überzeugung, dass es sich hier um Zonen der Rechtlosigkeit handelt, die in Frankreich nicht geduldet werden können. Parallèlement, je souhaite que nous engagions une importante réforme pour améliorer la lutte contre l'immigration irrégulière. Zugleich wünsche ich, dass wir eine weitreichende Reform auf den Weg bringen werden, um besser gegen eine unkontrollierbare Einwanderung kämpfen zu können. La guerre que j'ai décidé d'engager contre les trafiquants, contre les voyous, cette guerre-là, elle vaut pour plusieurs années. Elle dépasse de beaucoup la situation d'un gouvernement, d'une majorité ou d'un parti. Dieser Krieg, den ich entschlossen bin zu führen, gegen Dealer, gegen lichtscheues Gesindel, er wird über Jahre gehen und sich weit über eine Regierungsperiode, eine Mehrheit oder eine Partei erstrecken. C'est une guerre nationale. Bilder von gewaltsamen Räumungen gingen durch die Medien, die die EU-Kommissarin Viviane Reding an das Vorgehen des Vichy-Regimes erinnerten. Reding kündigte Sanktionen gegen Frankreich an, die indessen ausblieben. Wir haben sehr klar und sehr deutlich gegenüber dem französischen Staatspräsidenten protestiert, gegenüber der französischen Regierung, auch durch Erklärungen eben ganz einfach in der Öffentlichkeit. Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats der Sinti und Roma in Heidelberg. Aber wissen Sie, der Rassismus gegenüber unserer Minderheit hat nicht die Ächtung wie der Antisemitismus, trotz der Parallelität in der Geschichte des Holocaust von Juden und Sinti und Roma. Leuten wie dem französischen Staatspräsidenten muss man sagen, dass das nicht geht in Anbetracht der Geschichte. Und das Gleiche gilt für den damaligen Präsidenten von Italien, der ja wirklich eine blamable Erscheinung ist. Also Berlusconi, der im Mailänder Wahlkampf davon gesprochen hat, wer mich nicht wählt, der sorgt dafür, dass die Zigeuner kommen. Also schmutziger kann man die Aussagen nach dem Dritten Reich und nach dem italienischen Faschismus nicht mehr ausdrücken. Von Claire Osias möchte ich wissen, ob denn französische Roma und Sinti Solidarität gezeigt hätten mit den Migranten aus Rumänien. Les citoyens français, que les Français appellent encore volontiers Ziganes. Diejenigen französischen Staatsbürger, die von ihren eigenen Landsleuten noch immer gern Zigeuner genannt werden, haben keine besondere Solidarität mit den einwandernden Roma gezeigt, abgesehen von einer kleinen Minderheit. Es gibt individuelle Akte der Solidarität, französische Gitanos oder Manouche. Ich kenne einige, die stellen Wohnwagen zur Verfügung, spenden Lebensmittel und Ähnliches. Ab einem bestimmten Punkt aber, wenn es nicht zu einem Austausch kommt und wenn es um kriminelles Verhalten gehen sollte, dann ist Schluss. Die meisten französischen Zigeuner lehnen es ab, sich mit Roma aus dem Osten zu solidarisieren und mit ihnen auf eine Stufe gestellt zu werden. Und das ist überall so. In Portugal sagte man mir, mit diesen Leuten haben wir nichts zu tun. Wir sind 100% Portugiesen. Sie sind Roma, die arbeiten nicht. Wenn man dann versucht, klarzumachen, dass das ein Klischee ist, ein rassistisches, zumal einfach zu behaupten, sie arbeiteten nicht, spielt das überhaupt keine Rolle. Comme quoi Hitler n'en a peut-être pas tué assez. Mag sein, dass Hitler nicht genug von denen getötet hat. Worte des Bürgermeisters von Cholet, Gilles Bourdoulet, Unabhängige Demokratische Union, UDI, im Sommer 2013. Es war nicht das erste Mal, dass er durch rassistische Hetze gegen Roma von sich reden machte. Und er ist nicht der einzige Politiker, der keine Hemmungen hat, das zu tun. So sagte der derzeitige sozialistische Innenminister Manuel Valls in einem Rundfunkinterview im September 2013: Diese Bevölkerungen haben Lebensweisen, die sich extrem von den unseren unterscheiden und die natürlich zu Konfrontationen führen müssen. Wenige Wochen später machte der Fall einer während eines Schulausflugs festgesetzten und abgeschobenen jungen Roma Schlagzeilen. Tausende junge Leute gingen daraufhin auf die Straßen, um gegen dieses Vorgehen und allgemein gegen den zunehmenden Rassismus zu demonstrieren. In Cholet verweigerte der Bürgermeister französischen Roma und Sinti den Aufenthalt mit ihren Wohnwagen auf einem eigens dort vorgesehenen Platz. Solche Stellplätze muss laut Gesetz eigentlich jedes Departement zur Verfügung stellen. Aber nach wie vor gibt es viel zu wenig Plätze. Inzwischen lassen sich die Menschen das nicht mehr gefallen. Mit Wohnwagen und Autos blockieren sie immer wieder Zufahrtsstraßen und, wie vor einigen Jahren bei Bordeaux, sogar Autobahnen. Die erste Generation nach dem Krieg, meine Generation, die hat sich versteckt. Für mich gilt das nicht. Aber sie meinten, dass es zu viel Kraft koste, über diese Geschichte zu sprechen. Stimmt schon. Wenn du nicht meine Haltung hast, dann zahlst du drauf. Aber die Generation heute, die stellt Forderungen. Jetzt meine Kinder und Enkelinnen, die mit Sesshaften verheiratet sind, die stehen zu ihrer Herkunft, verteidigen sie und sind stolz darauf. Die Roma wollen nicht länger Opfer und Objekt karitativer Behandlung sein. Wenn sie sich als Opfer geben, dann nehmen sie eine Rolle ein, machen daraus einen Job. Romano Butice heißt das auf Romanes. Man verkleidet sich als Bettler, um betteln gehen zu können, was ja schließlich kein Verbrechen ist. Betteln ist ein Recht. Was die Roma angeht, die französische Bürger sind, ob sie sich nun Jean du Voyage, Manouche oder Gitane nennen, ja, allmählich wird ihnen bewusst, wie sehr sie, die doch vollwertige Staatsbürger sind, von ihren Mitbürgern als Menschen zweiter Klasse und eben nicht als Gleiche behandelt werden. Sie beginnen, das Ausmaß dieser Ungleichheit zu erkennen, vermessen es, so würde ich sagen, demokratisch. Also die Äußerungen, dass wir mit Armutsmigration zu rechnen haben, das ist auf dem Rücken unserer Minderheit politischerseits wiederum ausgetragen worden. Das ist eine Form von Populismus, weil man hier von Migranten aus Bulgarien und Rumänien gesprochen hat. Und diese Migranten, die kann man nicht mit einer Visumspflicht belegen, sondern da genügt alleine der Reisepass bzw. der Ausweis, weil wir in Europa die Freizügigkeit haben. Und die Freizügigkeit ist keine von Rassen und Klassen, sondern von Staatsbürgern. Und nur so kann Europa zusammenwachsen. Ach so, das wollen Sie wissen. Ja, vom Anfang an. Ja. Niki Laurier ist 95 Jahre alt, 1917 in Saarbrücken geboren. Eine eindrucksvolle Erscheinung. Groß gewachsen, aufrecht und schlank, mit schlohweißem Haar, buschigen Augenbrauen und lebhaft funkelnden blauen Augen. Niki Laurier hat als Geigenbauer und Kunstmaler gearbeitet. Ja, zu seiner Zeit, also das heißt 1933, war ich noch in Saarbrücken. Und dann haben wir gehört, dass war die Zeit von Hitler gewesen. Und da haben mir mein Vater sofort gesagt, mit diesem Mann ist nicht mehr zu machen. nichts mehr zu machen. Wir müssen unbedingt von hier weg. Hat keinen Zweck mehr. Wenn wir hier bleiben, sind wir alle fertig, vom Weg zu führen. Aber wohin haben wir nicht gewusst, gell? Und in seiner Politik von Adolf Hitler hat man schon gehört, was los ist, nicht? Ein Mann, der so viel schreit und viel um Menschen um sich zu sammeln hat. Und dann haben wir auch gewusst, dass jetzt müssen wir flüchten. Mein Vater war ja Chef gewesen von der Sinti von Deutschland und auch von hier. Er hat sie zusammengerufen und dann haben wir eine Sitzung gehabt in Saarbrücken. Ich weiß noch, die Kaffee, wie das hieß, das heißt im Saal bekommen, ein Briller, beim Herrn Briller in Saarbrücken. Und da haben wir eine Sammlung gehabt, denn zu unserer Zeit, und mein Vater hat gesagt, ich will, dass die Jugend auch hier ist. Wir müssen hier sein, um zu wissen, was jetzt in Deutschland und auch in der Welt passiert. Wir sitzen in der Wohnküche im Haus der Tochter von Niki Laurier. Mit dabei sind die Söhne Renardo und Ricardo Laurier. Und dann hat mein Vater einen Wagen gekauft, einen Wohnwagen und ein Auto. Und dann sind wir auf Reise gefahren, nach Belgien. Wir wollten sehen, wo wir ungefähr uns zu stecken könnten. Und dann war es auch nach Holland, in Limburgien. Mein Vater ist nicht zu machen, sagt. Wir bleiben noch etwas hier auf Reise und dann retour nach Frankreich. Ja, das ging aber nicht so leicht. Und dann sind wir noch wieder auf der holländischen Grenze und da haben wir ein Haus gemietet. Und da sind wir geblieben, das war in Hasselt, heißt das. Hasselt, also weiß nicht weit von der holländischen Grenze. Wie dann Frankreich, Belgien besetzt worden ist von den Deutschen, dann haben sie die Listen allen gehabt von den Sinti. Namenslisten? Ja, die SS haben das gehabt. Ja. Da war bestimmt einer drei gewesen, vielleicht von der Sinti, der das gesagt hat. Es war ich ja immer ein Verräter dazwischen, gell? Und eines Tages kamen die SS morgens früh. Wir haben an der Tür geklopft. Und dann, ich sage sofort, da ist zwei Offizieren. Ich sehe SS. Ich habe auch nicht in Deutsch gesprochen. Nicht? In Flämisch, ich spreche auch Flämisch, ja. Verstehe nicht. Ganz Französisch. Ja, etwas. Für was kommen Sie? Ja, hören Sie mal, hier ist doch ein Mann. Ist das Ihr Vater? Sag, kommen Sie mal rein. Wie er reinkam, ich dachte, dass das ganze Haus eingeringelt ist. Waren nur zwei. Haben wir nicht gewusst. Sonst sind wir nicht mitgegangen. Ja? Und ich habe gesprochen hin in der Küche mit den zwei SS. Und er sagt, was wollen die denn eigentlich? Und die haben die Jacke von meinem Vater gesehen, die aufgehängt war. Ja, der ist ja da. Mein Vater hat gehört, dass ich gesprochen habe, in Deutsch kam er runter. Ach ja, da ist ja der Herr. Herr Laurier, ja. Sie kommen mit uns nur einige Stunden und dann kommen sie wieder nach Hause. Er kam nicht zurück. Der Vater wurde in Dachau ermordet. Jahrzehnte später fuhr Niki Laurier mit seinen Söhnen nach Dachau, um die Archive einzusehen. Mit einem Hungerstreik in Dachau hatten deutsche Sinti 1981 erstmals die Anerkennung des Genozids an Sinti und Roma gefordert. Wenn den alten Mann die Erinnerung zu sehr belastet, spricht er Französisch. Nein, für Sinti und Roma sei die Lage heute nicht rosig. Uns geht's noch ganz gut, sagt Niki Laurier. Weil wir hier in Forbach sind und in einer Siedlung leben, für die wir gekämpft und gearbeitet haben. Aber wir haben es geschafft, uns durchgesetzt. Etwa 100 Familien leben in der ruhigen Wohnsiedlung im Grünen am Rand von Forbach in Lothringen, 10 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Weil die Häuser auf ehemaligem Minengelände stehen, durften sie nicht unterkellert werden. Es sind ebenerdige Steinhäuser, manche mit Holzverkleidung, Blumen vor den Fenstern, Vorgärten und großen Einfahrten für die Wohnwagen. Gebaut von den Bewohnern selbst, aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln. Niki Laurier erinnert sich, unter welch unwürdigen Bedingungen die Menschen lebten, als er das erste Mal nach Forbach kam. Ein Bidonville sei das hier gewesen, ein Elendsviertel ohne Wasser, Strom und Kanalisation. En bas d'échelle, il vient ici, puis donne des petits sous aux enfants. Vous voyez, Dagegen habe man sich gewehrt, gemeinsam. Denn der Bürgermeister, der eines Tages im Bidonville erschienen war, der meinte, billig davonkommen zu können. Er verteilte Groschen an die Kinder. Alle Sintis seien einverstanden gewesen mit der Aktion, die Niki Laurier vorschlug. Nämlich die Zufahrtsstraßen nach Vorbach mit Wohnwagen zu blockieren. Angst vor der Polizei habe er nicht gehabt, sagt er. Si will pas, on va fermer les portes de Vorbach. On va mettre les caravanes tout partout. À gauche, à droite, puis à pied, personne ne peut passer. Auch habe er zuvor Journalisten und das Fernsehen informiert. J'ai prévenu la télévision. J'ai prévenu les journalistes. C'était extraordinaire pour eux. Seinen Leuten riet er, sich das Wasser im Rathaus zu holen. Die Wäsche sollten sie in dem großen Brunnen vor dem Rathaus waschen und auch die Kinder, bevor sie morgens zur Schule geschickt werden. Les enfants vont à l'école. Oui, oui, et tous les matins vous voulez pour laver les enfants. Die Polizei, sagt Niki Laurier, habe nicht eingegriffen. Das Rathaus sei eben öffentlich, für alle aus Vorbach zugänglich. Je dis maintenant vous allez laver votre linge devant la mairie. C'est public, hein? Et nous, nous sommes de Vorbach, je dis alors, nous sommes des Vorbachois. Damit hatten sie nicht gerechnet, sagt Niki Laurier. Sie dachten nämlich, diese kleinen Zigeuner, diese armen Teufel, wer sind die schon? Können sich ja kaum ausdrücken. Aber an uns, so Laurier, da haben sie sich verhoben. Danach war alles anders. Ils ont pas cru ça. Vous savez, ils ont cru les petits Zigeuner, qu'est-ce que c'est, des malheureux, mais ils ont rien, ils savent même pas parler. Mais il a tombé sur des poils, hein? C'était pas la même chose, nous. So lange ist das noch nicht her. Diese Aktion fand Ende der 1990er Jahre statt. Wir sind eine große Gemeinschaft, seit langem in Vorbach ansässig. Die Leute im Rathaus kennen uns gut. Der Austausch ist korrekt, höflich, sehr respektvoll. Unsere Leute haben im Übrigen großen Anteil am wirtschaftlichen Leben der Stadt, denn die meisten, die hier wohnen, arbeiten. Renardo Laurier, 1952 in Lille geboren, ist der zweitälteste Sohn von Niki Laurier und Sprecher der Union Française des Associations Ziganes, UFAT. Eine Vereinigung von 60 Roma-Organisationen, die sehr selbstbewusst auftritt. Wir sind Franzosen wie alle anderen, betonte Renardo schon am Telefon. UFAT kämpft gegen bürokratische Sonderregelungen, die den Roma noch immer das Leben schwer machen. Als erstes nennt Renardo die als stigmatisierend empfundene Bezeichnung Jean du Voyage, und damit verbunden eine unglaublich anmutende Praxis der Ausweispapiere, die sogenannten Carnet de Circulation. Ja, weil das Ausweispapiere sind, die ausschließlich für das fahrende Volk und Menschen ohne festen Wohnsitz gemacht sind. Gewissermaßen Pässe für Reisen innerhalb des Landes. Wir benötigen einen solchen Pass, um uns innerhalb unseres eigenen Landes von einem Ort zum anderen bewegen zu können. Diese als extrem diskriminierend empfundene Vorschrift geht auf ein Gesetz von 1912 zurück, das darauf zielte, sogenannte Nomaden zu überwachen. Und bis 1969 gab es auch noch den 1912 eingeführten anthropometrischen Ausweis mit Angaben zur Größe der Ohren, Länge des Kopfes, der Füße, der Hände und Fingerabdrücken. Ein Resultat der französischen Rassenforschung des 19. Jahrhunderts. Angewendet bei Kriminellen und Zigeunern. Dieses Gesetz war auch Grundlage jenes Dekrets vom April 1940, aufgrund dessen Nomaden in Lager gesperrt worden waren. In einem Land, das vorgibt, ein Land der Freiheit zu sein, dessen Bürger mit ihrem Personalausweis fahren können, wohin sie wollen, galten für uns besondere Papiere. Und noch dazu konnten wir mit einem solchen Ausweis keinen normalen Personalausweis bekommen, wie er allen Franzosen zusteht. Wir waren also nur dann Franzosen wie alle anderen, wenn wir beispielsweise den Militärdienst ableisten sollten. Aber wir waren keine Franzosen, wenn wir uns in unserem eigenen Land mit den gleichen Papieren wie alle anderen bewegen wollten. Und gegen solche Sonderregelungen kämpfen wir im Übrigen immer noch. Immerhin ist es uns im Oktober 2012 gelungen, einen ersten Neuentwurf zu verhindern, wonach sich fahrende Roma immerhin noch jeden Monat auf einer Polizeidienststelle hätten melden müssen, um diesen Ausweis abstempeln zu lassen. Bei der Debatte im Parlament um eine Neuregelung der Ausweispraxis der Carnet de Circulation kam der Rechtsanwalt eines Klägers zu Wort. Ein Roma und Eisenwarenhändler aus Marseille hatte geklagt. Sein Rechtsanwalt prangerte eine Gesetzgebung an, die, so sagte er, mit den schlimmsten Stigma der Demütigung und Erniedrigung der jüngeren Geschichte behaftet sei. Im Juni 2013 war Marine Le Pen bei einer Wahlkampfveranstaltung in Forbach. Die Präsidentin des rechtsextremen Front National war gekommen, um ihren Parteikandidaten zu unterstützen. Im Frühjahr 2014 sind Kommunalwahlen. Wir haben eine harte Nuss zu knacken mit dieser Verteufelung des Front National, deren Opfer wir über 30 Jahre gewesen sind. Ein grauenhaftes Bild hat man da von uns gezeichnet. Anti-Jugend, Anti-Arbeiter, Anti-alles. Das ist total falsch. Beim Front National sind Jugendliche, Arbeiter, sehr viele Frauen. Man muss uns den Raum geben, um uns bekannt zu machen und unsere politischen Projekte vorstellen und darüber sprechen zu können. Marine Le Pen in einem Interview, das ich 2003 mit ihr geführt hatte. Mittlerweile ist die Tochter des Parteigründers Jean-Marie Le Pen ihrem Ziel entscheidend näher gekommen. 2003 startete sie ihre politische Karriere mit der programmatischen Ankündigung, gegen die Verteufelung des Front National anzugehen. Der Front National sei eine Partei wie andere auch. Einer Umfrage vom Oktober 2013 zufolge würden rund 24% bei den nächsten Wahlen die extreme Rechte wählen. Sie sind dabei, das Rathaus zu erobern. Der Vizepräsident des Front National will Bürgermeister werden. Und zu ihren Versammlungen kommen sehr viele Leute. Man weiß absolut nicht, wie das 2014 ausgehen wird. Wir werden wieder alle mobilisieren, eine Kampagne auf die Beine stellen. Vor allem geht es darum, den Front National aufzuhalten, weil der Front National in Forbach, das wäre eine Katastrophe. Es wäre der Tod der Stadt. Schlimm genug, was Sarkozy angerichtet hat mit dieser Strategie, die ja darin bestand, die einen gegen die anderen aufzuhetzen. Das heißt eigentlich dieselbe Strategie, wie sie der Front National praktiziert. Dieser Krieg, den ich entschlossen bin zu führen, gegen Dealer, gegen lichtscheues Gesindel, er wird über Jahre andauern und weit über eine Regierungsperiode, eine Mehrheit oder eine Partei hinausgehen. Auf alle Fälle werden wir nicht nachgeben. Unser Großvater ist in Dachau. In einem Nazi-KZ gestorben. Et était considéré par la Gestapo comme un homme très dangereux, parce qu'il savait qu'il pouvait unir tout le monde et rassembler tout le monde. Die Gestapo hielt ihn für gefährlich, weil sie wusste, dass er ein Zigeunerchef war, der die Fähigkeit besaß, Menschen zusammenzubringen und zu vereinen. Sperrzonen: Sinti und Roma in Frankreich. Ein Feature von Ruth Jung. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Es sprachen Edda Fischer, Bernd Rehäuser, Ernst August Scheppmann, Josef Tratnik, Frauke Pohlmann und Gregor Höppner. Musik Markus Reinhardt. Ton und Technik Gunter Rose und Beate Braun. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Karin Beindorf. Mais moi, quand on me pose la question, vous êtes de quelle origine vraiment? J'ai toujours la même réponse. Terrienne. Et vous? Wenn man mich fragt, woher kommen Sie denn nun wirklich, gebe ich immer dieselbe Antwort. Ich bin Erdbewohner. Und Sie?